3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Du darfst anfangen, wenn du möchtest. Entschuldigung, ich war gerade eingeschlafen. Ja. Ja, guten Abend. Ich bitte wieder darum, sich zu wehren, wenn es zu leise wird. Wirklich, ich habe gehört, es sei wieder zu leise gewesen das letzte Mal. Das muss man mir einfach sagen unterwegs. Da bitte ich drum. Lauter, genau, lauter. Und ich weiß, dass ich in das Mikrofon hier zu sprechen habe. Guten Abend. Das Verfahren, nach dem ich hier vorgehe, ist bekannt. Ich rede erstmal über die Großwetterlage, Welt- und Deutschlandpolitik und dann die Kleinwetterlage, das ist dann die Marburger Lage. Und mit der großen Kleinwetterlage sind wir das letzte Mal gekommen, im Sommer 1966. Und dann hatten wir einen Cliffhanger, sagen wir. Jetzt wird es langsam spannend, jetzt höre ich auf. Also was passiert an der Stelle, wo ich sagte, ja, jetzt könnte es interessanter werden? Es war etwas passiert, was aber so in seinen Folgen sich noch nicht gezeigt hatte. Die Mauer war gebaut worden in Berlin und die DDR stand noch. Niemand hat sie weggekriegt. Die Politik des Zurückrollens der DDR und der UdSSR aus Mitteleuropa war gescheitert. Man merkte, es muss irgendwie eine indirekte Strategie gewählt werden, um diesen Bolschewismus aus Europa wegzukriegen. Aber wie? Adenauer war immer noch für eine Politik der Stärke, also durchmarschieren, aber es marschierte keiner mehr mit. 1963 steht er dann zurück. Er hat einen schwachen Nachfolger, Ludwig Erhard. Und es gibt neue Themen, bei denen man auch merkte, ja, also der Westen steht auch noch, die DDR steht ja auch noch, aber der Westen so ganz siegessicher kann er nicht mehr sein. Da hat sich was gerührt, 1959 Kuba und jetzt wird schon ein fürchterlicher Krieg geführt, der Angriffskrieg der USA gegen das vietnamesische Volk und ist offensichtlich nicht so leicht zu gewinnen. Im Inneren bereitet man sich immer noch auf den nächsten Krieg vor. Man hat nämlich noch eine Relikt seit den 50er Jahren, seit die Bundesrepublik der NATO beigetreten ist, will man sich auch mal auf den Kriegsfall vorbereiten, kriegstüchtig werden. Und was ein kriegstüchtiges Land ist, braucht auch eine Ausnahmegesetzgebung. Was machen wir denn, wenn wir Krieg haben? Wie sieht es dann an Heimatfront aus? Und jede anständige bürgerliche Demokratie hat da immer vor, Sorge für den Ausnahmezustand. Bei uns nannte man das Notstandsverfassung. Eine Situation, in der dann bei innerer oder äußerer Gefahr die Gewaltenteilung ausgesetzt wird, das Parlament nach Hause geschickt wird, die Gesetzgebung ersetzt wird durch Notverordnungen. Stand alles schon in der Weimarer Republik, Artikel 48, und hat auch wunderbar funktioniert im Ermächtigungsgesetz von Hitler. Der Innenminister Schröder von der CDU hatte sowas vor. Da gibt es allmählich Opposition dagegen seit Anfang der 60er Jahre. CDU will das unbedingt haben. Problem ist, Verfassung muss geändert werden, dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Zweidrittelmehrheit hat die CDU nicht, dazu bräuchte man eigentlich die SPD. Die SPD hat auch ein Projekt, sie will nämlich in die Regierung rein. Und da könnte sich ja nun ein Deal anbahnen, indem man sagt, ja, Regierungsbeteiligung gegen Notstandsverfassung. Und wenn das schon, man merkt so, das nähert sich allmählich an. Es wurden schon so kleine Notstandsgesetze, die nicht verfassungsändert sind, schon beschlossen mit der SPD 1965. Und da fragt man sich, ja, wenn die SPD jetzt so weit nach rechts geht, ist da vielleicht Platz nach links? Und dann kommt die Kleinwetterlage und da die Frage aller Fragen, was bedeutet das für Marburg? Es lag also etwas in der Luft, aber was? Was passierte, geschah dann ganz schnell? Nämlich im Herbst 1966 eine Wirtschaftskrise. Naja, eine Wirtschaftskrise. Ein Wirtschaftskrislein. eine Mini-Krise, eine Delle, also eigentlich gar nichts, ne? Aber halt kein Wachstum mehr. 0,6% ging das Wachstum zurück und das nur für ein paar Monate. Das sitzt mir heute auf einer Backe aus. Aber damals furchtbares Erschrecken, denn der Ludwig Erhard hat ja versprochen, es gibt überhaupt keine Krisen mehr. Immer nur Wachstum und jetzt sind wir plötzlich kein Wachstum mehr und sogar eine kleine Krise. Ja, und wenn der Deutsche dann also mal eine Panik kriegt, dann wählt er natürlich rechts. Also ziehen die NPD in mehreren Landtagswahlen in die Landtage ein, auch in den Hessischen Landtag. Das weckt dann natürlich auch wieder Panik. Auf der anderen Seite kommt ein neuer Faschismus. Erhard verliert seine Mehrheit. Die FDP geht in einem Haushaltsstreit ihm von der Fahne. Und jetzt sucht die CDU, CSU einen Partner. Naja, wer kommt denn da wohl? Das wäre dann also die SPD. Es wird also eine große Koalition geschlossen mit einem Projekt. Wir müssen auch ein bisschen flexibler werden in der Ostpolitik. Notstandsgesetze machen wir natürlich, aber auch wirtschaftspolitisch muss sich ein bisschen was ändern. Nicht mehr freies Spiel der Kräfte auf dem Markt, das war ja die Utopie von Ludwig Erhard, sondern Globalsteuerung, und das war ja auch fast schon eine Revolution, dass der Staat sich irgendwie um die Wirtschaft kümmert. Und die SPD lässt sich auf die Notstandsverfassung ein. Allerdings muss man da noch 2 Jahre dran arbeiten. Aber grundsätzlich sind sie mal drin in der großen Koalition. Das führt bei einigen aufgeregten Gemütern in der SPD zu Parteiaustritten. Und es gibt dann auch schon wieder Überlegungen, naja, wenn das so ist, gibt es da vielleicht Spielraum zu einer Gründung einer Partei links von der SPD. Diese Nachricht kommt auch nach Marburg, und da sitzt ja auch einige Genossinnen und Genossen, die schon so lange über solche Dinge nachgedacht haben. Natürlich Wolfgang Abendroth ist da Feuer und Flamme, und es findet dann auch eine große Versammlung Ende 1966 statt in den damaligen Stadtsälen, wenn ihr euch noch erinnert, da wo heute Tegut ist, und mit einem Starredner, Maler, der war damals Apo. Und diese Diskussionen gingen dann bis 1968. Wurden Komitees gebildet, man gründet, und immer wird so gemunkelt, ach, es kommt doch bald eine neue Partei. Und diese Diskussionen gingen dann bis 1968. Dann schläft das ein, weil 1968 wieder was Neues kommt, aber das kommt später, nämlich die DKP. In Marburg gibt es ein Vorkommando dieser neuen Partei. Es wird in Marburg, obwohl die Partei noch gar nicht da ist, wird dann schon mal ein Ortsverein gegründet. Ortsverein einer noch nicht vorhandenen sozialistischen Partei. Und dieser Ortsverein hieß Arbeitsgemeinschaft Sozialistische Opposition, ASO. Da war Abendroth drin, Eberhard Däne war drin, Frank Deppe waren so die führenden Köpfe, altgewordene SDS, da die hatten ja keine Heimat mehr, wenn sie nicht mehr studiert haben, aber jetzt haben sie einen Ortsverein gehabt. Das war also die ASO. Und man hatte auch einen Ort der Kommunikation hier in Marburg, das war der Club Voltaire. Einige werden das noch kennen, das ist am Wilhelmsplatz, das ehemalige Depot der Pferdebahn, glaube ich. Und da wird viel diskutiert über solche Dinge. Auch nicht über Politik, über keine Polizeistunde. Auch da braucht sich was zusammen, das braucht noch einen Stoff. Und der Stoff kommt, und der Stoff ist furchtbar, ist ein Schuss. 2. Juni 1967, der Schuss auf Rudi Dutschke, auf Benno Ohnesorg, der sofort tot ist. Das führt zu in der ganzen Bundesrepublik einer furchtbaren Empörung, großen Empörung. In Marburg auch innerhalb weniger Tage eine ganz große Demonstration. Ich habe ja erzählt, das letzte Mal gab es eine Demonstration wegen dem Notstandsgesetz, das Anlass von Wolfgang Abendroths Geburtstag, da waren immer die Zahlen 400, das war schon gewaltig. Jetzt waren es ein paar Tausend plötzlich. Es gibt dann eine große Versammlung im Audimax, und da wird zum ersten Mal die Parole laut: Enteignet Springer. Und Abendroth erklärt, dass das mit dem Grundgesetz durchaus in Ordnung geht, wenn der Springer enteignet wird. Jetzt haben wir die AWO. Damit haben wir die außerparlamentarische Opposition, die wirklich eine Massenbewegung ist. Viele neu politisierte Menschen stoßen dazu, die vorher mit Politik nichts zu tun hatten eigentlich, aber jetzt wirklich einfach entsetzt sind und traurig sind. Und ich kann mich noch an diese Demonstration erinnern. Im strömenden Regen sind die ganz still durch die Stadt gezogen. Das war schon allein die Gesichter und die Stille und das war schon sehr beeindruckend. Der SDS war Teil dieser Bewegung und der explodiert nun in Mitgliederzahlen her. Plötzlich riesiger Zulauf zum SDS und im SDS findet dann eine, wie das halt so ist, gleich mal eine Strategiedebatte statt. Sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Brauchen wir also eine Strategiedebatte und da findet eine Auseinandersetzung statt zwischen zwei Richtungen. Die einen, das sind die sogenannten Anti-Autoritären, so nennen sie sich selbst. Und die anderen, das sind die sogenannten Traditionalisten. Anti-Autoritäre waren eine Selbstbezeichnung, Traditionalisten waren ein Schimpfwort. Die Anti-Autoritären nennen die Traditionalisten, seien Traditionalisten, also altmodisch. Das ließ sich auch regional auseinandernehmen. Also die Zentren der Anti-Autoritären war Frankfurt und West-Berlin. Und die sogenannten Traditionalisten, die saßen in Köln. Da gab es auch einen starken Anteil von SDS-Genossen, die in der illegalen KPD waren, auch in Hamburg auch. Und das dritte Zentrum, wie man so nennen darf, dieser Traditionalisten, das war nun Marburg. Der Gegensatz zwischen, der inhaltliche Gegensatz war folgender. In Frankfurt hat Herbert Marcuse 1964 eine Vorlesung gehalten, eine Gastvorlesung, ein ganzes Semester lang unter großem Anklang über sein Buch Der eindimensionale Mensch. Und da haben wir es ja schon. Eindimensional bedeutet Situation ohne Alternative, eindimensionale Mensch. Und da und er ruft auf zur sogenannten großen Weigerung, zum großen Nein. Wer soll diese große Weigerung aussprechen und auch dann zur Politik machen? Arbeiterklasse, er spricht über die USA, aber man versteht das sofort bei den Anti-Autoritären, dass auch in Westdeutschland gilt. Arbeiterklasse, kannst du vergessen, ist integriert. Kapitalismus kann eigentlich nur noch von den Rändern her in Angriff genommen werden. Hatten ja große Vorbilder, Vietnam, toll. Ist immer schön, auf andere Leute gesetzt, durch die Hölle zu reiten, also das ist gut. Dann Kuba natürlich und dann auch die sogenannte Fokustheorie, so wie Fidel mit seinen Leuten dann erst einmal in die Berge ging und Fokusse bildete, und dort auch seine Massenbewegung sich bildete, so könnte das bei uns dann für Anarchie auch laufen. In den Zentren selbst, ja, sind es vielleicht die Nicht-Integrierten, die eben keine Arbeiter sind, Dropouts, Sensible und Irre und Intelligenz. Und die Intelligenz. Und damit ist das Stichwort auch gefallen, denn tatsächlich in diesen Fantasien hatten wir ja einen prima Punkt getroffen. Einige haben während das Buch von Erich Hobsbawm gelesen, haben das Zeitalter der Extreme. Das schreibt er über die Zeit nach 1945 und sagt, ja, in diesem Wohlstandskapitalismus nach 1945 haben tatsächlich innerhalb des Kapitalismus zwei Revolutionen stattgefunden, ohne dass er aufhörte, Kapitalismus zu sein. Das erste ist das Verschwinden der Bauern als Klasse. Früher waren die Bauern Massen, jetzt sind es einzelne sterbende Bauernhöfe. Ne? Und das zweite, das Aufkommen einer völlig neuen Massenschicht, die Massenschicht der Intelligenz. Früher waren die Intellektuellen so ein paar Akademiker mit Zwicker und Vollbart, Apotheker, Pfarrer und so ein paar Geheimräte und das war's dann auch. Und jetzt, seit 1945, haben wir in der ganzen Welt, in der dritten Welt, auch in den Zentren, ständige Zunahme der Intelligenz. Denken wir heute gibt's ja Millionen von Studierenden, kommen immer mehr dazu. Eine Massenschicht der Intelligenz, von der man zunächst einmal, ja, welche Stellung haben die denn dann im Gesellschaftsgefüge? Wie verhalten sie sich zu den anderen Klassen? Und dann kommt noch der Sputnik-Schock dazu, 1957. Jetzt haben die Sowjets auch noch die besseren Ingenieure und da haben wir dann bei uns Student aufs Land, die Bewegung, jetzt müssen alle Arbeiterkinder, müssen alle auf die Uni. Da trifft es unglückliche Menschen, die müssen dann plötzlich Intellektuelle werden, es werden ganz viele. Und da kommt nur die anderen Autoritären sagen, ja, das ist vielleicht das neue revolutionäre Subjekt. Die Intelligenz, die neue das neue revolutionäre Subjekt. Der Intellektuelle, der sich organisiert, ist eine materielle Gewalt. Toll, ne? Keine Parteien mehr, keine Gewerkschaften, antiparlamentarisch, gegen Integration. Dann eine andere Richtung, das ist vor allem die Frankfurter Richtung gewesen, die waren ganz besoffen von sich, haben wir doch eine Art Anarchismus ohne Arbeiterklasse. Da ist der Repräsentant, der charismatische Rudi Dutschke in Berlin, der analysiert, wir sind in einer latent revolutionären Situation, und auf der Oberfläche merkt man doch noch nichts, aber dann zieht er eben auch die Krisen der Welt her, und das kann jederzeit ausbrechen, es kann aber auch unter der Decke bleiben. Und Aufgabe wäre es nun, das zum Ausbruch zu bringen. Und die herrschende Klasse weiß das. Und die herrschende Klasse trifft Vorsorge. Und dann kommt die Repression. Und deshalb haben wir die Alternative Repression und Agitation für die Revolution. Und für einige, die Rudi Dutschke noch mal erlebt haben, live oder auch auf Aufnahmen wissen, dass eine ungeheure Suggestion von diesem Mann ausging. Tja. Da sehen die Traditionalisten ja ein bisschen arm aus, ne, gegenüber diesen mächtigen Theoretikern und auch sehr charismatischen Persönlichkeiten. Die erzählen das, was immer richtig war, aber das wollen die Leute halt nicht hören. Was immer richtig war, ist doch langweilig, nicht? Im Zentrum des Konflikts in den modernen Massendemokratien stehe der Konflikt Kapital gegen Arbeit. Arbeit wird vertreten durch die Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, politische Parteien, auch SPD, da muss man arbeiten, auch die illegale KPD. Und die Intelligenz, ja, ein revolutionäres Subjekt ist es nicht. Arbeiterklasse ist auch kein revolutionäres Subjekt zurzeit, aber es wäre die Aufgabe, Klassenbewusstsein zu wecken. Und da könnte vielleicht eine gut geschulte Intelligenz eine Aufgabe haben. Aber bevor sie lehren will, soll sie erstmal lernen. Und es wäre nur die Aufgabe, und jetzt richtet sich an die Diskussion innerhalb des SDS, sich selbst einmal zu schulen, um imstande zu sein, Klassenbewusstsein zu wecken. Die linke Intelligenz selbst muss geschult werden und dann zur Arbeiterbewegung finden. Da wird gerade von Marburg aus wird ein Schulungsprogramm des SDS entwickelt und diese beiden Richtungen stehen dann aneinander. Die einen demonstrieren dauernd und hören dem Marcuse zu und dem und Dutschke und finden sich ganz mächtig und die anderen werden von denen verachtet, weil sie so rumschulmeistern, nicht? Das war nicht sehr günstig für die Traditionalisten. Und dann die nächsten Schüsse. 11. April 1968. Drei Schüsse auf Rudi Dutschke. Sehr schwer verletzt. Und jetzt schien ja alles bestätigt zu sein, was die anderen Autoritären gesagt haben. Der Staat schlägt zu. Und zwar primitiv schlägt er zu. Und das ist offensichtlich, jetzt steht die Alternative Faschismus oder Revolution. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Im Herbst brennt ein Kaufhaus in Frankfurt. Die Brandstifter kommen dann erstmal vor Gericht und zwei Jahre später kommt aus diesem Axiom Revolution oder Faschismus, entsteht ja die RAF. Man merkt, man ist sehr viel im Topf und im Mai werden dann die Notstandsgesetze verabschiedet in Bonn und der SDS explodiert zweites Mal. Die Mitglieder werden gar nicht mehr gezählt, so viele sind es. Ich fürchte, sie haben auch kein Beitrag gezahlt. Alle waren im SDS. Das gilt für den Bund und auch für Marburg. Bei den Marburger Jungdemokraten, das war die Jugendorganisation der FDP, sprach man sich natürlich mit Genosse an. Zurück auf die lokale Bühne. Die Auswirkungen in der Kommunalpolitik. Da ist einfach eine Sache zu verweisen, von der ich nicht weiß, ob ich sie gut finden kann. Ich glaube, ich habe es sogar schlecht gefunden. Es gab den Verdacht, dass es sogenannte Schubladenverordnungen gäbe. Nämlich, dass Notverordnungen für den Fall, dass der Notstand eintritt, sofort in Kraft gesetzt werden müssen. Und die liegen schon in den Schubladen der Stadtverwaltungen und der Gemeindeverwaltungen. Also sagt man sich in Marburg, ach, wo sind die denn in Marburg? Wo ist denn das im Rathaus? Da müssen wir doch mal unseren Oberbürgermeister fragen. Und die haben dann den Oberbürgermeister Gassmann vorgeladen, so kann man sagen, ins Audimax. Und haben ihn gefragt nach den Schubladenverordnungen. Der sagt, keine gesehen, er hat wirklich keine gesehen, er hatte keine Ahnung. Was haben wir? Er hat jetzt mal wieder mit seinem Etat zu tun und der Rissberg war noch nicht fertig gebaut und die Stadtautobahn auch noch. Jetzt kommen die mit so einem Scheiß da, nicht? Und jetzt, nachdem da nichts zu holen war, fragten sie, ob hier denn grundsätzlich die Notstandsverfassung steht. Und er hatte auch keine Meinung. Er war Oberbürgermeister und macht seinen Kram, war im Landtag. Und da haben sie ihn ausgelacht, ausgepfiffen und öffentlich vorgeführt und beschämt und wirklich schlecht behandelt. Und das muss für diesen Mann eine ganz große Demütigung gewesen sein. Das Letzte, er ist nie, seit 1933 wahrscheinlich nie mehr in einem Hörsaal gewesen. Und da saß er plötzlich und das Letzte, was er in Hörsälen gesehen hat, war die randalierende SA. Und jetzt sah er wieder randalierende Studenten vor sich. Jetzt waren es auch noch Frauen dabei, machte die Sache auch nicht besser. Und das ist eine Sache, dass man manchmal öfters gehört hat, was man damals gar nicht verstanden hat, dass alte Gewerkschafter, die das Ende der Weimarer Republik erlebt haben, oft ganz irritiert, ja aggressiv und abwehrend auf die APO reagiert haben, weil sie sagten, also das hatten wir schon mal. Randalierende Intellektuelle, die die Demokratie kaputt machen. Und jetzt sind wir ja nun an der Regierung, wir versuchen auch alles richtig zu machen, jetzt sind sie schon wieder da. Und das muss den Georg Gassmann, der aus einer Arbeiterfamilie kam, dessen Bruder in der Gutenbergstraße zusammengeschlagen worden ist 1933, ganz verstört haben. Und er ist dann mit seinen Leuten vom Magistrat und von der SPD in die Krone gegangen, die Gaststätte am Markt. Und dort muss was geschehen sein, was nach außen kolportiert wird, für das in Echtheit man nicht verbürgen kann, also auch dem nicht widersprochen worden ist. Georg Gassmann war so empört, dass er gesagt haben soll, ich sage, er soll gesagt haben, das passiert mir nicht nochmal. Wenn mir das nochmal passiert, rufe ich die Arbeiter vom Bauhof. Und da in der SPD, wie in jeder anderen Partei, einer des anderen Teufel ist, wurde diese Behauptung nach außen getragen, war sofort in der Stadt verbreitet. Und hat nun also weiterhin den Georg Gassmann sehr in Misskredit gebracht. Ich hoffe nur, dass es nicht da noch einen gab, der da bei der Gelegenheit von Sozialfaschismus gesprochen hätte. Hätte auch passieren können. Also da ist eine Sache, über die ich dann doch nach bald 60 Jahren ein bisschen anders denke als damals. In der SPD war Gassmann jetzt auch geschwächt. Geschwächt war auch Gerhard Jahn, der ja inzwischen Bundestagsabgeordneter war, parlamentarischer Staatssekretär im Außenministerium, Befürworter der Notstandsgesetze. Und es treten mehrere Stadtverordnete der SPD aus der legen ihre Mandate nieder in der Stadtverordnetenversammlung aus Protest gegen den Kurs, vor allem von Gerhard Jahn und Schorsch Gassmann im Wesentlichen, aber gegen die Notstandsgesetze. Und der führende Kopf dieser Gruppe, zu der auch unter anderem Karl Schnabel gehört, den einige von euch noch kennen werden, gehört dann so als Jungstar eigentlich Hanno Drechsler. Das war der junge, aufsteigende, auch charismatische, sehr heitere und fröhliche und lustige, angenehmer Typ. Und den hat, ja, jetzt schüttelst du schon den Kopf, weil wir ihn alle anders kennen. Aber damals war er so. Und alles guckte jetzt auf den, ja, Hanno Drechsler als den informellen Anführer der innerparteilichen Opposition der SPD. Das geht dann weiter, diese innerparteiliche Opposition in der SPD, bis zur Aufstellung eines Direktkandidaten der SPD für den hiesigen Wahlkreis für Bundestagswahl 1969. Das war bisher immer Gerhard Jahn. Und jetzt tritt gegen ihn ein Hanno Drechsler als Gegenkandidat. Kampfkandidatur. Und er unterliegt, aber mit einem Drittel der Stimmen. Also für ein Drittel der Delegierten war gegen Gerhard Jahn und Hanno Drechsler. Da merkte man, da bahnt sich etwas an. Die Anti-Notstandsopposition in der SPD hat ein Drittel der Stimmen. Inzwischen aber nach wie vor die ASO, von der ich vorhin erzählt habe. die Idee von der großen Partei ist gescheitert, aber der Ortsverein war noch da. Und jetzt kandidiert plötzlich die ASO 1968 zur Kommunalwahl. Tritt an. Kandidaten Uli Stang und Eberhard Däner. Damals kommt es zum ersten Kontakt mit den Menschen von illegalen KPD. DKP hatten wir noch nicht. Es gab da ein Treffen mit drei Genossen von der illegalen KPD am Rissberg mit Jupp Dörrich und Hans Gebhardt und einem dritten Genossen. Und auf der Liste der ASO steht dann auch Hans Gebhardt und die ASO bekommt 3,5%. Es gab noch die 5%-Klausel, kam also nicht rein. Aber die ASO war stolz wie Bolle. Ja, es war toll. 3,5 haben wir der SPD weggenommen und es war auch eine tolle Wahlkampagne. Dem Uli Stang, der aus einer Metzgerfamilie kam, haben sie so eine Maske von so einem Kalb aufgesetzt, dann wurde dann vom Ahrens hergeführt und da wurde gebrüllt, keine freie Bahn für Wallmann und Jahn. Und es war wirklich ein wunderschöner Wahlkampf. Und Gott sei Dank sind wir nicht reingekommen. Es wäre wahrscheinlich, also was hätten wir da eigentlich gewollt? Aber es war ein tolles Fest. Und diese 3,5% haben auch Wirkung gezeigt, nämlich auf die SPD. Es war nun Georg Gassmann nicht mehr zu halten. Also er war nun wirklich, seine Zeit war abgelaufen. Es kommt dann 1970 zur Neuwahl des Oberbürgermeisters, damals ja nicht Direktwahl, sondern eine Stadtverordnetenversammlung, und gewählt wird Walter Wallmann von der CDU. Und das war nun das Allerletzte. Weil Walter Wallmann war nun das Rechteste, da hat später auch ein anderes Image, weiß ich, aber damals das Rechteste von Rechten. Großes Entsetzen. CDU, FDP und eine Bürgerliste stellt ihn zum Oberbürgermeister auf und der ist jetzt Oberbürgermeister. Da hat jemand herausgefunden, dass vielleicht etwas mit Termin nicht stimmt, dass vielleicht ein Formfehler ist, vielleicht zu früh. Ach, sagt die CDU, kein Problem, wählen wir halt nochmal, haben wir eine Mehrheit, komm, machen wir nochmal. Also es soll wiederholt werden. Und dann passiert etwas, was die CDU nicht spitz kriegt. Das hätte auch schon was merken können. Inzwischen haben wir nämlich sozialliberale Koalition in Bonn. Jetzt sind wir 1969 schon inzwischen. Willy Brandt ist Kanzler geworden. Ich rede jetzt über das Jahr 1969. Und da haben wir FDP, SPD. Und jetzt in Marburg wird geklüngelt zwischen der FDP und der SPD. Und hinter dem Rücken der CDU sagen sie, ach, am nächsten Wahlgang wählen wir nicht den Wallmann. Und sagt die SPD, das hören wir gern. Sagt die FDP, aber den Gassmann wählen wir auch nicht. Also das mit dem Bauhof, wir sind ja eine bürgerliche Partei, keine Arbeiterpartei, was brauchen wir Bauhof? Drechsler, der ist nett, den würden wir nehmen. Hat die SPD den Hanno Drechsler aufgestellt und es wird abgewählt. Und tatsächlich, Hanno Drechsler wird zum Oberbürgermeister gewählt. So. Absolute Überraschung. Also alle waren überrascht, auch alle, die ihn kannten und mochten. Er war ja noch Lehrbeauftragter im Institut für Politikwissenschaft. Wir fanden, ja, das ist ein angenehmer Typ. Galt als ein bisschen faul, was ja auch ein großer Irrtum war. Und alle dachten, na ja, jetzt hat das Thema richtig gezeigt. Und anschließend wieder Professor. Er war hochqualifiziert, er war Oberstudent im Hochschuldienst. Es wurden gerade Beförderungen zu Professoren aus diesem Stand vorgenommen. Der kann doch ein feines Leben haben. Professor, die Arbeit. Das Geld stimmt, muss nicht so viel arbeiten, der ist doch nicht blöd. Aber er nimmt die Wahl an, was nun eigentlich eher Entsetzen ausgelöst hat. Sagt man, ist der eigentlich verrückt geworden? Es ist doch, nein, er geht ins Rathaus und geht dann 22 Jahre nicht mehr raus. Und wir haben dann, sozialliberal in Bonn von 1969 bis 1982, mit dem Einschnitt natürlich 1974, Brandt. Und Marburg wird sozialliberal regiert unter dem Oberbürgermeister Drechsler, zunächst einmal 1970 bis 1974. Alles in einem Einklang. Und Drechsler fängt tatsächlich was Neues an. Erstmal dachte man, was ist happening, dass er der Oberbürgermeister gewählt wird. Nö, der nimmt das plötzlich ernst, arbeitet wie ein Tier. Morgens um 6 ist er im Rathaus, am anderen Morgen um 6 geht er wieder raus. Man weiß gar nicht, wann er noch schläft. Und er hat tatsächlich erkannt, dass die Expansion zur autogerechten Stadt Ob gut oder schlecht, ist egal, sie ist im Wesentlichen abgeschlossen. Das brauchen wir nicht mehr. Der Rixberg steht, vielen Dank an Georg Gassmann, der entlastet auch die Oberstadt. Da können wir aus der Oberstadt was machen. Wir werden die Altstadt sanieren. Und so beginnt das große Projekt, das mit dem Namen von Hanno Drexler verbunden ist. Erneuerung nach innen, Altstadtsanierung. Altstadtsanierung bedeutet, früher war das so, in der Altstadt waren arme Leute, die ein Schwein hatten, von dem sie ernährt hatten, ein Student, der die Miete gezahlt hat. Der konnte nicht so gut leben. Später, als es dann also der Schweinepreis gesunken ist, war da nicht mehr ein Student, ein Schwein, sondern zwei Studenten. Kann man auch nicht so gut finden. Und jetzt hat der Wechsler die Idee, hier sollen Familien mit Kindern da oben rein. Da braucht man mehr Platz. Mehr Platz natürlich für eine Familie bedeutet, dass nicht so viele Leute in der Altstadt wohnen können. Also fallen erst einmal Wohnplätze weg, wo früher in einem Zimmer zwei Leute gewohnt haben, jetzt zwei Zimmer nebeneinander sind. Und da wird ein kleiner neuer Stadtteil für 301 Leute geschaffen. Das ist Weidenhausen Süd. Das ist einfach die Auslagerung aus der Altstadt. Also Hanno Drexler geht ins Rathaus, geht nicht mehr rein und hat auch sofort ein Projekt. Und es gibt noch einen anderen, der ganz überraschend in der Kommunalpolitik bleibt. Als hätte er nichts anderes zu tun. Das war der ehemalige SDS-Genosse Eberhard Däne, früher SDS-Bundesvorsitzender. Der bleibt plötzlich auch in der Kommunalpolitik. Der lässt auch die ASO nicht sterben. Er sagt, er hätte sich verliebt. Er hat sich verliebt in Kommunalpolitik. Der kriegt dann jeden Kanaldeckel und guckt, was da drunter ist. Nachdem er aus der Uni ausgeschieden ist, er war früher SDS-Bundesvorsitzender gewesen, war also ohnehin so ein politisches Tier und hat ein kleines Forschungsinstitut aufgemacht und Regionalforschung betrieben in Osthessen und im Schwalm-Eder-Kreis, wusste also etwas von empirischer Sozialforschung und kannte die Details. Und er hat dann zusammen mit dem Uli Stang tatsächlich hier die Methoden der ASO in die außerparlamentarische Opposition in Marburg hineingetragen. Zum Beispiel haben die gemacht mit anderen Leuten, die sie gesammelt haben, ein sogenanntes Go-In. Go-In ist auch was Neues, dass man irgendwo reingeht und die Leute nicht arbeiten lässt, sondern bei der Arbeit stört. Go-In in der Stadtverordnetenversammlung mit dem Thema Fahrpreisstopp, roter Punkt. Fahrpreisstopp und im Rathaussaal, altehrwürdigen Rathaussaal. Die waren sehr konsterniert, was denn das da wieder für ein Gebrüll ist. Dann wurde ein Mai-Komitee gegründet. Bis dahin war die erste Mai-Versammlung jedes Jahr erwartbar. In den Stadtsälen treffen sich die Gewerkschaftsfunktionäre und einer hält eine Rede und dann singen sie Brüder zur Sonne und zur Freiheit und dann gehen sie danach zum Mittagessen aus. Und dann, das Mai-Komitee macht zunächst einmal keine Gegen-Mai-Feier, aber eine andere Mai-Feier setzt durch, dass es sich auf dem Marktplatz versammeln kann. Und nach einiger Zeit werden diese Marktplatz-Mai-Feiern so attraktiv, bekommen so starken Zulauf, dass der DGB nach längerer Zeit umschwenkt und seitdem findet die Maifeier seit dem am 1. Mai auf dem Marktplatz statt. Das sind alles so Dinge unterhalb der Ebene des Parlamentarischen, die aber den Beteiligten furchtbar viel Spaß machen. Das war, glaube ich, da ganz wichtig. Ja, dann gibt es natürlich für die große Politik, unabhängig davon, zunächst ohne Wirkung auf Marburg, am 25. September 1968 wird die DKP gegründet, irgendwo in Frankfurt, glaube ich, keine Auswirkung auf Marburg. Es waren nicht mehr viele da von der KPD, 6.000 Leute soll es noch gewesen sein. Viele von ihnen waren in Betrieben verankert, fanden das ganz gut. Die Bündnisarbeit, die sie machen konnten, haben auch Erfolge erzielt. Und einige von denen waren nun überhaupt nicht happy, dass sie jetzt auftauchen sollten. Nicht aus Feigheit, sondern jetzt, da sind wir sofort isoliert. Ich sagte, wenn wir jetzt eine Betriebsgruppe der DKP machen bei Opel, ist Schluss. Haben wir auch eine illegale Betriebsgruppe der KPD bei Opel, da ist überhaupt nicht Schluss. Sind also nicht alle wieder aufgetaucht, auch die aus Marburg nicht, aber Jupp Dörrich und Hans Gebhardt sind aufgetaucht. Das sind immer noch Randerscheinungen. Jetzt ganz wahrscheinlich doch entscheidend ist die Entwicklung in der Studierendenschaft in dieser Zeit. Denn inzwischen haben wir noch die APO und die ist ja noch nicht weg, nicht? Und da müssen wir wieder zwei Schritte zurückgehen von dem Jahr 1969 auf das Jahr 1970 und die Entwicklung der Studierendenschaft untersuchen. Da haben wir bundesweit ein Sieg der Anti-Autoritären. Und in Marburg zunächst auch. Bis zunächst einmal regiert hier immer noch der RCDS. Der RCDS wird aber 1968 gestürzt und es kommt zum ersten Mal ein kollektiver AStA-Vorsitz. Das sind Mitglieder des SDS. Hermann Klaas zum Beispiel, Soziologiestudent. Norbert Rautwein, das war nun allerdings SDS dann nun vom sozusagen traditionalistischen Schlag, also vom gemäßigten Schlag. Aber darunter hat es gebrodelt. Ich gucke ja keinen persönlich an, aber es ist mir das bestimmt einer, der hier ist, angesprochen fühlt. Darunter tobten auch die Anti-Autoritären und machten allerlei Dinge, zu denen zum Beispiel gehört, dass das Institut für Politikwissenschaft und das Institut für Soziologie besetzt werden. Ist ja klar, da kann man den wenigsten Widerstand so erwarten. Wird besetzt und die haben nun einige Zeit da gewirtschaftet, auch einige vernünftige Dinge durchgesetzt, zum Beispiel, dass kollektive Seminararbeit geschrieben werden durften. Das haben die durchgesetzt, haben sich auch einiges erreicht, aber zunächst einmal war da Land unter. Und diese ultralinke Strömung in der Studierendenschaft wirtschaftet allerdings kurzer Zeit wieder ab. 1969 kommt der RCDS-Aster wieder. Das war ein Strohfeuer gewesen. Wenn ich mich so erinnere an das Sommersemester, Sommerferien 1969, hatte man den Eindruck, so ist es aber vorbei mit der APO und ist Ruhe hier und eigentlich, ach, der RCDS ist auch wieder da und die Professoren sind ja auch noch da. Muss auch mal ans Examen denken. Und jetzt kommt so ein paar Wochen Friedhofsruhe. Das haben wir jeden Sommer haben wir ohnehin Friedhofsruhe, nicht? Aber damals passte das politisch auch so. Dachte man, vom falschen Bein zu laut Hurra geschrien, nicht? Das ist eine komische Sache. Aber zugleich tut sich auch wieder etwas. Kurz darauf dann die Septemberstreiks. Und zwar eine Septemberstreik, bei denen, von denen der Marcuse gesagt hat, sie sind doch total integriert. Nämlich gerade in der Schwerindustrie. Nordrhein-Westfalen und oben an der Küste, Septemberstreiks. Und findet die Bundestagswahl statt. Und es kommt die sozialliberale Koalition. Das ist eine sehr gemäßigte Veranstaltung, zweifellos. Aber es ist auch ein Umbruch, nicht? Und das weckt plötzlich wieder die Lebensgeister. Und jetzt merkt man, nee, mit der Friedhofsruhe an der Uni ist es noch lange nicht vorbei. Denn jetzt ist erstmal viel zerschlagen worden, auch sind Fensterscheiben kaputt gegangen und auch ein paar Professoren erschrocken. Ist ganz gut, dass sie auch mal erschrecken. Aber jetzt wird umgebaut und jetzt kommt ein Kapitel in der hessischen Universitätsgeschichte, dem ich fast die Überschrift geben möchte. Ludwig von Friedeburg zerschlägt die Ordinarienuniversität. Sozialdemokratischer Kultusminister, der ist gerade erstmal in der SPD aufgenommen worden und fängt da an zu wirtschaften und sagt, dasselbe, was intelligente Kapitalvertreter die ganze Zeit schon sagen, also mit diesen ordinären Universitäten schaffen wir das nicht. Da werden wir auch mit dem Sputnik-Schock nicht fertig. Und mit den vielen Studenten, was ist denn das für ein Haufen? Da regiert eine Kaste, das sind die Ordinarien. Die Nicht-Ordinarien dürfen schon nicht mitstimmen. Dann der Oberste der ganzen Veranstaltung ist der Rektor, das ist ein ordentlicher Professor, der regiert genau ein Jahr. Vorher ist er der Prärektor, danach der Prorektor. Der sitzt da oben drauf und guckt auf seine Uni runter und ist auch schon wieder weg. Und das Ganze soll dann irgendwie jetzt umgebaut werden für die technokratischen Bedürfnisse einer kapitalistischen Gesellschaft, in der nun wirklich viel reformiert werden muss. Und da greift der Friedeburg auch wirklich durch und es wird ein Hochschulgesetz erlassen, 1969, Hessisches Hochschulgesetz, in der nun eigentlich schon sehr schnell auf die Bedürfnisse einer Gesellschaft, in der die Massenintelligenz herangebildet werden muss, reagiert wird. Es wird zum Beispiel, das wird von der ordinären Universität, geht man jetzt über zur mitbestimmten Universität. Man sagt sogar einer demokratischen Universität. Naja, das ist ein bisschen ein großes Wort, aber mitbestimmt schon, wo in den entscheidenden Gremien alle mitbestimmen dürfen nach Quoten. Natürlich die Ordinarien sind ja auch noch da, dürfen auch mitbestimmen, aber die Nicht-Ordinarien, die Privatdozenten, die Assistenten, die Sekretärinnen, die Hausmeister, alle haben ihre Vertretungen. Die Vertretungen sind gewerkschaftliche Vertretungen, öffentliche Dienste, Transportverkehr und die GEW. Und dagegen wehren sich natürlich die Ordinarien mit Klauen und Zähnen und natürlich die CDU, die ist natürlich in Opposition. Es gibt also kräftige Gegenwehr gegen diese Umbauten. Und da brauchen die Technokraten. Und dann auch noch eine ganz schreckliche Sache, es soll auch keinen Rektor mehr geben. Keine Magnifizenz mehr, kein Talar mehr. Das ist ja, wie man Weihnachten abschaffen wollte, nicht? Und jetzt sagt man, dann nehmen wir einen Präsidenten, der muss 6 Jahre regieren, nicht nur 1 Jahr, 6 Jahre. Und die Ordinarien wehren sich, die Mehrheiten sind knapp und Friedeburg braucht Verbündete. Und wo findet er sie? Er kann sie nur finden in der Studentenschaft. Es müssen also die Reste der APO in der Uni müssen ran, und zwar nicht nur in Marburg, sondern in ganz Hessen. Ja, was ist denn übrig geblieben von dieser Studentenbewegung, die ich ja gerade totgesagt habe? Da findet eine Zersettelung statt, es gibt maoistische Sekten, es gibt Bauchtanzgruppen, Basisgruppen, Sektierertum, Voluntarismus. In Marburg passiert etwas Selteneres, der Trans-SDS bildet sich um, was auch auf Bundesebene geschieht, aber in Marburg sehr intensiv, in der Assoziation marxistischer Studenten, AMS, und der dann in eine Organisation, die heißt MSB Spartakus, Marxistischer Studentenbund Spartakus, und der ist DKP nach natürlich, ja, die Studentenorganisation der DKP. Harry Hecker hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das sogar gedruckt ein bisschen nachlesen kann, wie das in Marburg passiert ist. Es gab eine Studentenzeitung, eine offizielle Studentenzeitung, das ASTA, die Marburger Blätter. Die waren dann immer vom RCDS gemacht. Ne? Jetzt wurde es aber nicht mehr vom RCDS gemacht, sondern jetzt von dem neuen linken ASTA. Und da, sagt Harry, gibt es zum Beispiel ein Interview mit Wolfgang Abendroth, wie es denn weitergeht, und dann mit der Arbeiterklasse und Abendsozial, ja, mit den vielen Organisationen. Aber es muss im Grunde, müsste es Organisationen geben, die auch in der Arbeiterklasse verankert sind. Seine Partei war ja inzwischen weg, die er gründen wollte. Und da kam dann das Wort auch auf die KPD. Und da sagte er, na ja, von der kann man dies und jenes sagen. Ist auch keine schöne Partei, muss man auch nicht drin sein. Aber natürlich, das sind diejenigen, die halt doch noch in der Arbeiterklasse, wo sie halt schon mal sind, verankert sind und auch noch sich als Arbeiterklasse bezeichnen. Und dieses Denken setzt sich dann rum. Und es findet da wieder ein anderes Nachdenken über die Massenschicht der Intelligenz statt. Nämlich, was ist die Aufgabe der Intelligenz in der Klassengesellschaft? Und daraus entsteht dann das Konzept der gewerkschaftlichen Orientierung. Was sind denn die Intellektuellen? Was sind die Studenten? Studenten sind in der Mehrzahl künftige Lohnabhängige. Künftige Lohnabhängige sind keine Arbeiter. Müssen nicht mit der Hand arbeiten, brauchen sich gar nicht erst anzubieten, aber sind lohnabhängig und gehören in den Erweiterten, sind auch zur Arbeiterklasse. Aber man muss sagen, das ist eine besondere Schicht. Und die muss dann ihre Aufgabe auch wahrnehmen. Und das würde an der Seite der Arbeiterklasse. Und da gibt es dann die Parole, für die eigenen Interessen kämpfen, mit der Arbeiterklasse verbünden. Das ist die berühmte gewerkschaftliche Orientierung, die dann in Marburg doch starken Anklang gefunden hat. Jetzt kann man sagen, mit der Arbeiterklasse verbünden. Ja, aber wenn die Arbeiterklasse nicht kämpft, kann ich aber lange verbünden. Ne? Aber so sah das 1969 nicht aus. Wir hatten die Septemberstreiks, wir hatten den heißen Herbst in Italien und wir haben eine Zeit sehr intensiver Streikbewegungen von 1969 bis 1974, bis zum Fortstreik von 1974. Da war auch etwas, womit man sich verbünden konnte. Und so findet diese Verlagerung innerhalb der Studentenschaft, der Linksstudentenschaft nur statt in Richtung MSB und DKP Nähe. Und 1970 verliert der RCDS wieder den ASTA. Damals wird nichts gemacht ohne große Tribunale, große Demonstrationen, große Versammlungen. Also findet ein RCDS-Tribunal statt. Dann wird er erstmal verurteilt und abgesetzt und in die Wüste geschickt. Auf Bundesebene gibt es dann gibt's den Verband Deutscher Studentenschaften. Das gibt es heute in der Weise nicht mehr, nur so eine Nachfolgeorganisation. Und da gibt es ein Bündnis zwischen MSB Spartakus und dem Sozialdemokratischen Hochschulbund SHB. Sozialdemokratischer Hochschulbund. 1961 hat ja nun die SPD den SDS weggeschickt, ausgeschlossen, hat sich einen eigenen Verein gehalten und sagt, so, ihr seid jetzt der Sozialdemokratische Hochschulbund. Außerdem lassen wir von euch unterschreiben, dass die Rechte auf das Wort sozialdemokratisch bei uns liegt. Wenn ihr wieder so Possen macht wie der SDS, dann kriegt ihr das weggenommen. Haben sie unterschrieben, aber dann haben sie trotzdem auch Bündnis mit dem MSB gemacht und da wurde das große Schild drüber gewinkt, Aktionseinheit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Ach Gott, das war wieder, da brannte aber wieder die Hütte in der Baracke, also in Berlin, in Bonn. Und es wurde dann sofort dem SHB das Wort sozialdemokratisch weggenommen. Darf nicht mehr sozialdemokratisch heißen. Ach, sagte er, nannte sich der SHB-Vorsitzende und sagte, macht nichts, jetzt nehmen wir einen Sozialistischen Hochschulbund. Und die haben dann lange Zeit diesen Bund dann auch ganz regiert und auch in den Gremien in Marburg die Mehrheit gehabt. Und es sollte dann 1971 endlich mal ein Universitätspräsident gewählt werden. Und das Organ hieß Konvent. In dem Konvent sind alle in einer gewissen Weise paritätisch vertreten. Sekretärinnen, Hausmeister und so weiter und so fort. Wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten. Und die wählen dann den bisherigen Verwaltungsdirektor der Universität, Rudolf Zingel, zum Präsidenten der Philipps-Universität, was ja schon wieder ein Skandal ist. Der war ja noch nicht mal promoviert. Wie gibt es denn sowas, nicht? Und aber das war nicht das eigentlich Schreckliche, sondern jetzt hat man geguckt, wer sitzt denn in dem Konvent? Aha, Studenten. Und wer sitzt da noch drin hinter den Studenten? MSB Spartakus. Ha, da sind ja DKP-Mitglieder dabei. Und da gibt es einen Riesenskandal. Also es gibt eine Dokumentation vom BDW, das ist voll aus der Welt, aus der FAZ, überall. Volksfront in Marburg. So als wäre schon die Rote Armee hier ins Landtal eingebrochen. Volksfront in Marburg. Da dann entsteht der Mythos vom Roten Marburg. Das war also fast nicht mehr auszuhalten, das Rote Marburg. Also was war da schon nicht gut? Zwei Fachbereiche, Gesellschaftswissenschaften, ein Fachbereich war ein bisschen angerötet, beim Germanisten auch ein bisschen. Und zwar also nun ein paar Studenten im Konvent, die in der DKP waren. Aber das wurde skandalisiert. Es wurde nichts von anderen mehr geredet. Es ging aber noch weiter. Inzwischen hatte man gemerkt, ja, jetzt haben wir mal wenigstens nicht mehr so einen behäbigen Rektor an der Spitze. Ordinarien allein sind es auch nicht mehr, aber wir haben auch zu wenig Professoren. Es wurde also, findet nun statt, innerhalb von zwei Jahren, danach war Schluss, innerhalb von 2 Jahren ein starker Umbau in einem Teil der Professorenschaft statt. Insbesondere in den Fächern Soziologie und Politik. Wolfgang Abendroth ließ sich 1972 emeritieren. Er wurde verabschiedet in einem großen Teach-in im Audi Max, große Kundgebung. Und er hat so doch dafür gesorgt, dass in den letzten 2 Jahren, in denen er da war, wo man immer dachte, ach, der ist ja schon ganz anders und hat hier nichts mehr mit zu tun, hat er gemerkt, wo Vakanzen sind. Es sind mehrere ordentliche Professorenstellen frei geworden und hat damit seine Bündnisarbeit, und das ging auch immer nur in den Gremien mit den Studenten, dafür gesorgt, dass für eine Generation auch tatsächlich eine zweite Generation der Marburger Schule des Marxismus möglich wurde. Dass er 1950/51 berufen wurde, konnte man fast einen historischen Zufall nennen. Ein kleines Zeitfenster und danach kam die Reaktion. Aber er war drin. Und jetzt war wieder so ein kleines Zeitfenster und er wurde in kurzer Zeit berufen. Soziologie, Karl-Hermann Jaden, Philosophie, Hans-Heinz Holz, Politikwissenschaft, Frank Deppe. Und alles dies nur unter ungeheurem Kraftaufwand öffentlicher Kampagnen. Weil gegen jede dieser einzelnen, bei Jaden nicht, Jaden, das wurde noch elegant gemacht, aber bei Deppe und Hans-Heinz Holz waren die Widerstände ungeheuer. Auch wieder vor allem gegen Hans-Heinz Holz wegen seiner politischen Vergangenheit, dass er in der DDR studiert habe und so, eine Riesenkampagne. Und dass Frank Deppe durchkam, hat etwas zu tun mit dem massiven Einsatz der Studentenschaft, aber auch mit einem ganz breiten Einsatz von bekannten Gewerkschaftsführern, darunter Willy Bleicher, für ihn die Sachen rein. Die Gewerkschaften brauchen eine Universität. So jemanden. Dann hatten wir auch noch, kommt hinzu, Reinhard Köhnel hat damals sich habilitiert und konnte dann sofort zum Professor übergeleitet werden. Und er war damals schon wahrscheinlich nach Abendroths Abgang, war er ein Wirtschaftsfaktor. Weil nämlich jetzt, nachdem Abendroth weg war, zu Abendroth kamen viele Studenten, die nur wegen Abendroth nach Marburg kamen. Als Abendroth dann nach Frankfurt zog, kamen ganz viele Studenten, die nur nach Marburg kamen, um bei Köhnel zu studieren, weil er eine Riesenmenge von Publikationen, insbesondere bei Rowohl, herausgebracht hat, die man in den Schulen gelesen hat. Und die Lehrer, die in Marburg studiert haben, sagten ihren Schülern schon, ach, sie wollen Politiklehrer werden wie ich, ja, da können Sie eigentlich nur nach Marburg gehen. Oder ist ja der Kühl. Wir haben doch im Unterricht gelesen, das Buch Form bürgerlicher Herrschaft. Ich habe x Studenten gekannt, die kamen nach Marburg und sagten, ja, ich bin wegen Kühl nach Marburg genommen, nicht wegen dir. Naja, klar, ist ja wahr. Also es war Reinhard Kühl, war der zweite Magnet. Und dann fand auch noch eine Personalstrukturreform statt. Man hat an einem einzigen Tag, 22. Dezember, 1972 sind 110 bisherige Assistenten, Oberassistenten, akademische Räte, Studienräte, Hochschulstudenten zu Professoren befördert worden. Innerhalb einer Stunde 110 neue Professoren. Das bedeutet eine Erweiterung des Professorenkörpers um ein Drittel. Natürlich eine Abstufung. Damit ist auch der heilige Professorenstand im Grunde ja unter den Pöbel geworfen worden. Ist ja klar, nicht? Und unter diesen 110 Leuten waren nun gerade drei Marxisten, zwei in der Politikwissenschaft, einer, Dieter Boris, in der Soziologie. Drei von 110, das sind immerhin 2,7%. Das ist 9-mal mehr, als die DKP bei Wahlen Stimmen bekommen hat. Was ja auch schon wieder ein Skandal ist, nicht? Das schlägt jetzt wieder zurück aus der Universität zu einem kommunalen Umschwung. Eberhard Däne macht immer weiter mit seiner ASO, ist wirklich in der öffentlichen Erscheinungsbild, ist der immer unterwegs mit irgendwelchen Demonstrationen. Einige lächeln jetzt schon verklärt, wenn ich erzähle, die können sich noch gut erinnern. Und dann tritt er 1972 überraschend der DKP bei, mit der hat er eigentlich nicht so viel am Hut gehabt vorher. Eigentlich sogar wenig am Hut gehabt, weil er kam aus der DDR und ich habe das letzte Mal schon erzählt, weshalb er weggegangen ist. Aber er wollte Kommunalpolitik brauchen, er braucht eine Schwungmasse für das, was er kommunalpolitisch für sinnvoll hielt. Und es findet dann eine ganz wichtige Kommunalwahl 1972 statt. Die erste Kommunalwahl, zu der sich Hanno Drechsler als Oberbürgermeister stellen muss. SPD plakatiert die ganze Stadt, Dr. Hanno Drechsler, SPD. Und in großen Teilen der Stadt ist das P durchgestrichen. Durchgekreuzt und oben drüber E. Das war die Kampagne gegen die Vergangenheit von Hanno Drechsler. Er war SED-Mitglied gewesen und Leute, die ihn aus der DDR kannten, sagten, er war ein sehr eifriges und sehr beliebtes, unter den jungen Leuten sehr beliebtes SED-Mitglied. Wenn manchmal Leute aus der DDR mal kamen hierher und sagten, ach, der Hanno, was macht er denn und so. Also er war wirklich... Und das haben sie natürlich fürchterlich angekreidet. Es war wirklich eine Wahl, die mit einer Schmutzkampagne gegen Hanno Drechsler verbunden war. Und zugleich ist es aber auch, es ist Oktober 1972, kurz vorher war die Bundestagswahl. Das war die Willi-Wahl. Willy Brandt hat hier vom Gassmann-Stadion gesprochen, Massenversammlung und Bundeswehrsoldaten standen da und haben geheult vor Ergriffenheit, wann Willy Brandt dazu ihn gesprochen hat. Das war wirklich Willi-Stimme und auf dieser Welle nun auch die Marburger Kommunalwahl. Das war eigentlich ein Selbstläufer für Hanno Drechsler. Und daneben dann eben die DKP. Naja, was soll da werden? Na, da wurde ziemlich viel, weil die einen ganz energischen Wahlkampf geführt haben und lokale Themen aufgegriffen haben. Da gab es viele Themen. Ein ganz wichtiges Thema waren die öffentlichen Gebühren, die Gaspreise. Gaspreise am Richtsberg. Ganz stark am Richtsberg gegen die Gaspreise. Ach, da geht hier sogar ein Film wurde gemacht dazu. Oder dann die Müllgebühren. Es gibt ein historisches Bild, da sieht man Eberhard mit einer Mülltonne, die sich vom Bauch gebunden hat und so mit so zwei Stöcken draufklopft und hinter ihm so eine ganze Bande. Dann auch lokale Bausünden. Der Affenfelsen stand schon, der war noch nicht, aber der war kein Thema mehr. Aber Dora Rateheim oben vom Hansenhaus, mitten in der schöne Landschaft, offensichtlich in einem Verfahren, das nicht ganz sauber war, das reingebaut worden. Sehr im Zentrum der Auseinandersetzung stand das Kaufhaus Ahrens, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil Kaufhaus Ahrens ist doch ein gemütliches Kaufhaus, in dem wir gern einkaufen heute, war heute auch wieder da. Aber damals war das etwas anderes. Man hatte damals einen Umbruch im Einzelhandel. Die viele Einzelgeschäfte gingen ein. Und Kaufhaus Ahrens war das einzige große Kaufhaus an dieser Ecke. Hatte praktisch eine Monopolstellung. Und man wusste, dass auch gute Verbindungen zur CDU bestanden. Und man wusste auch, dass Teile der Belegschaft unzufrieden waren mit dem Betriebsrat, der auch in der CDU war und der den Chef gut konnte. Und so wurde dann beschlossen, ein großes mal wieder Tribunal zu machen, das Ahrens-Tribunal, mit dem Titel die Gentlemen bitten zur Kasse. Und das sind viele kleine lokale Skandälchen da auf, sollten aufgedeckt werden, da im neuen Erwin-Fiskator-Haus. Und dann hat die Stadt plötzlich den Vertrag gekündigt, das konnte nicht stattfinden. Inzwischen hat die DKP aber viel Anhang und dieser Anhang hat sofort gesagt, gut, wir pachten ein Gelände für ein paar Tage am Laden und bauen ein Zelt. Wir machen ein Zelt. Nur innerhalb weniger Tage wurde ein Zelt errichtet. Ich weiß nicht, welcher Teufel damals Hanno Drexler geritten hat, der verbot dieses Zelt. Also zum Verwaltungsgericht genehmigt das Ding. Und das kurz vor der Wahl. Und dann kurz vorher hat der noch so Plakate drucken lassen. Wetten, dass wir es schaffen. Also das dachte ich, jetzt ist er verrückt geworden. Die 3,5 für die ASO, die reichen doch. Der macht doch die jungen Leute verrückt. Wenn die jetzt nicht keine 5% kriegen, dann sind die resigniert fürs ganze Leben. Und abends werden dann die Stimmen ausgezählt und dann sind es 5,1%. Das ist nun, muss man sagen, gab es in anderen Städten auch. Tübingen gab es ähnlich, Universitätsstadt, Heidelberg. Heidelberg war es der KBW, der ein Stadtratsmandat hatte. Tübingen war es die DKP. DKP war inzwischen bundesweit eine Doppelpartei gewesen. Es gab Arbeitergemeinden wie Mörfelden, da war die DKP auch drin. Und dann so intellektuellen Gemeinden wie Marburg, da hast du eben eine andere Basis gehabt. Das ist nun dieses merkwürdige Ereignis, von dem wir alle gedacht haben, das ist wie bei der Wahl vom Drex, das ist eine Episode. Es geht da wieder vorbei, aber Spaß hat's gemacht. Hauptsache es hat Spaß gemacht. Aber hinter diesem Spaß standen, das merkt man eben im Nachhinein, standen auf sich doch tiefer gehende Ursachen. Dahinter stand natürlich die Studierendenbewegung und ihre besondere Wendung zur gewerkschaftlichen Orientierung in Marburg. Dahinter stand der Generationswechsel im akademischen Personal. Dann die Kombination Studierendenbewegung und technokratisch-sozialdemokratische Hochschulpolitik, Stichwort Friedeburg. Und dann etwas, was man oft übersieht, woran man immer erst denkt, wenn einer von denen mal gestorben ist. Es gab auch einen vierten Faktor. Und das waren sehr aktive und sehr junge Gewerkschafter hier in Marburg. Bei Druck und Papier, bei der Post, im öffentlichen Dienst, bei der Gewerkschaft Handel und Bank und Versicherung, Eberhard Däne war Vorsitzender hier vor Ort. Einige kennen noch den Robert Szabo, der kommt aus dieser Generation. Und 1974 kommt die Handlungsgehilfe hierher. Ich arbeite bei der Firma Jöckel und macht das. Und der heißt Ramelow. Bodo Ramelow beginnt seinen Aufstieg hier. Immer wenn man an der Synagoge vorbeigeht, wie Liebigstraße, weiß man, da war der Jöckel drin und da war der Bodo Ramelow drin. Und es in der Zeit, also es ist wirklich diese Bewegung, Jungs, sie hatten auch eine eigene Zeitung. Betriebsbode hieß das, ist mehrere Jahre erschienen. Haben sie alles selbst gemacht. Und das war unter den vier Faktoren, die ich nenne, nicht die geringste und es auch diejenige, die sehr stark bis in die Gegenwart gewirkt hat, führte auch dazu, dass Mitte der 70er Jahre ein Kooperationsvertrag zwischen der dem DGB, der DGB Marburg und die Gewerkschaft und dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften gegründet wurde, Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Gesellschaftswissenschaften. Da war dann auch ein neues Gesicht an der Spitze der Gewerkschaftsbewegung, nämlich die neue Vorsitzende Käthe Dinnebier, die erste Frau an der Spitze des DGB, ursprünglich Fabrikarbeiterin in der Stadt Allendorf, dann Gewerkschaftssekretärin. Also da, dieser vierte SPD natürlich. SPD, ganz klar, das ist ja nicht so, dass von einem, ist überhaupt weh, also, dass da zwei Leute im Stadtparlament dann umgesprungen sind, also Eberhard Däner und so, das ist ja wenig. Das ist die Bewegung ringsum, nicht? Und da gehören Teile der Gewerkschaften dazu, wobei die alle ihre Loyalität zu ihren Parteien oder was sie sonst hatten, auch beibehalten haben. Die Zwei-Mann-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung war dort eine Randerscheinung, eine reine Episode. Außerparlamentarisch, was außerparlamentarisch geschah, war viel wichtiger und hatte nur an einem dünnen Faden mit diesen beiden Personen zu tun, war aber wichtig. Also zum Beispiel blieb noch aus der Ära Gassmann der Plan übrig, dass die Frankfurter Straße unbedingt vierspurig gebaut würde. So eine schmale Straße müsste vierspurig gebaut werden, ne? Das sieht doch jeder ein, nicht, dass die vierstufig gebaut werden muss. Problem war nur, dass da die Ulmen, da stehen ja Ulmenbäume, die müssen abgesägt werden, nicht? Muss ja auch, eine Straße muss Bäume absägen. Und da wurde dann auch, ja, Halteverbotsschilder gestellt. Und am anderen Morgen sollten dann die Holzarbeiter kommen, die Bäume abhacken. Nur, dass nachts plötzlich das Telefon ging bei einigen Leuten, die ein Auto hatten, sagten, ja, du hast doch ein Auto, komm doch morgen früh mal so fünfmal vorbei, dann kommst du hin mit deinem VW und da war das die Halteschilder weg und sag so, du stellst jetzt mal dein VW hin, da standen so laute Autos da und als dann die Kolonne kam zum Bäume absägen, da ging es nicht, da standen ja nur die Autos, nicht? Ja gut, das hätte einige Zeit gedauert, da wären die auch weg gewesen, wenn nicht gleichzeitig eine einstweilige Verfügung beantragt worden wäre, beim Verwaltungsgericht in Kassel der Stadt gegeben wurde. Die Bäume stehen heute noch, nicht? Also das ist... Ich merke, also das sind so kleine Aktionen mit großen Wirkungen und ohne das hätte diese Zwei-Mann-Fraktion eigentlich nichts ausfachen können. Es gibt auch einen Wandel in der Kultur. Das Zelt, da wurde so guter Umsatz gemacht und es hat so vielen Leuten Spaß gemacht, dass es dann jedes Jahr stattgefunden hat. Im Laufe der Zeit sogar prominente Musikgruppen, aber immer auch lokale Gruppen, die lustigen Worathaler, wenn sich noch einige erinnern. Dann gab es immer Fußballturniere, das sind also die Thekenmannschaften, die gegeneinander spielen, aber natürlich dann auch sonntagmorgens da eine Diskussion, kühle Schoppel, klare Worte, nicht? Und auch so ältere 70-Jährige noch so, die Handarbeiter berufen waren, Cleaning, die Sachen heute noch, ja. Das war doch eine schöne Zeit da mit dem Marburger DKP-Zelt. Löst manchmal Euphorie aus und die kann gefährlich sein. Irgendwann in dieser Zeit soll der erste Sekretär der Bezirksleitung SED, der SED Dresden, mal in Marburg gewesen sein. Ein gewisser Modrow. Und die jungen Genossen, die konnten sich die haben natürlich gewaltig angegeben, wie viele Mitglieder sie haben und wie toll das alles hier läuft und werden immer mehr. Und das soll dieser Unmensch gesagt haben. Hm? Und wie wollt ihr die halten? Das fanden die ein bisschen unhöflich, nicht? Dass das Ganze nur eine Episode war, ergab sich auch schon daraus, dass zwei Jahre später schon wiedergewählt werden musste. Denn es war eine Gebietsreform, nachdem 18 Dörfer hier eingemeindet wurden, 1974. Und da war eigentlich klar, jetzt ist der Spuk wieder vorbei, nicht? Das ist klar. Also das sind die ganzen Bauern dort und ja, also da fliegen die natürlich wieder raus. Und das Merkwürdige war, dass dann tatsächlich in dieser Wahl die Prozentzahl von 5,1 auf 9,1 gestiegen ist, weil man inzwischen in seiner Stadtborniertheit übersehen hatte, dass das Umland sich inzwischen ja auch stark geändert hat. Kappel war eben auch kein Dorf mehr, sondern die haben inzwischen kann man am Kappeler Berg sehen, was da alles war. Und das ist allerdings, sind dann 5 Abgeordnete gewesen. Josef Dörrich kommt rein, Renate Schmucker, dann später Bastian, Herbert Bastian kam rein. Und für den armen Hanno Drexler sind diese beiden Wahlen 1970, 1974 keine guten Sachen gewesen. Er ging ja ganz fest davon aus, er kriegt die absolute Mehrheit 1972 mit seinen Willi-Wahlen, wo alle die ganze Partei hinter ihm stand. Und er hätte auch die absolute Mehrheit gekriegt. Er hätte sie gekriegt, wenn nicht diese 5% DKP im Weg waren. Und er sagte gleich, ihr habt mir die absolute Mehrheit gekostet. Und 1974 noch schlimmer. Jetzt nämlich hat er koaliert mit der FDP. 1974 verschwindet auch die FDP. Die FDP-Stimmen reichen nicht mehr aus. Ist keine Mehrheit mehr da für SPD und FDP zusammen. Schluss mit Sozialliberal in Marburg. Und was soll ja, jetzt ist der Oberbürgermeister, jetzt muss auch regieren. Regieren bedeutet, du machst einen Haushalt, den machst du, wo kriegst du den her? DKP macht so komische Andeutungen, dass sie das vielleicht machen würde oder so. Aber das war der Horror, alles, nur keine DKP. Und dann schließt er eine große Koalition mit der CDU und treibt damit natürlich der DKP noch völlig die Hasen in die Küche. Den CDU mit der große Koalition mit der Walter, mit der Wallmann-CDU, das ging nun überhaupt nicht. Es gibt dann auch in der SPD Austritt, gibt es Proteste. Peter Böscher, Peter Geis, Peter Klonk und Ernst Martin protestieren. Sie machen das nicht mit, die Koalition mit der großen, mit der CDU, und sie werden ausgeschlossen. Und die CDU weiß auch, das kostet jetzt was. Das wird die Mehrheit verschaffen. Und sie packt dann ihre Horrorpläne aus, die so gut gefallen haben in der Zeit Gaspar. Zum Beispiel die autogerechte Stadt, die ist ja noch lange nicht fertig. Noch lange nicht fertig. Zum Beispiel, was Marburg braucht, ist eine Schlachthofbrücke. Schlachthofbrücke bedeutet, wir haben die Stadtautobahn und jetzt muss man eine Brücke machen. Bis ans Biegeneck, ne? Und da muss die Stadt auch Boden schon aufkaufen, damit wir dann Schlachthofbrücke bauen können. Also wirklich, vielleicht ist sowas nach San Francisco oder so. Und das bringt nun wirklich ganz große Teile der Stadtgesellschaft gegen diese große Koalition zusammen. Und die einzige Opposition, die es da ist, die bräuchten eigentlich gar nichts tun, aber sie tun ja was, ist die DKP. Und das sammelt sich alles hinter der DKP, obwohl diese DKP in der Stadtverordnetenversammlung absolut einflusslos ist. Absolut einflusslos. In den 21 Jahren, der es im Stadtverordnetenversammlung war, ist kein einziger Antrag der DKP angenommen. Nie. Alle abgeschmettert. Kommt von der DKP weg. Hinterher hat dann eine andere Fraktion das dann übernommen, später, aber erst viel später, wenn man längst vergessen hat, dass die DKP das schon mal gemacht hat. DKP, alles abgelehnt. Und nachdem die DKP ja nun schon mal geklettert war auf 9%, war ja nun das Quorum erreicht, dass sie in den Magistrat müsste. Jede Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die eine gewisse Größe hat, kommt in den Magistrat. Automatisch, muss nur jemand vorschlagen. Das geht aber nur gar nicht. Ne? Zumal, da haben sie den Jupp Dörrich auch noch vorgeschlagen, das wäre ein Gesicht, das man vorschlagen konnte, aber das macht auch nichts. Nein, was hat man gemacht? Man hat das Quorum erhöht. Man hat einfach die Zahl, die Prozentzahl, die erreicht sein muss, so erhöht, dass die DKP drunter fiel. Die DKP hat geklagt vom Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht hat ihr Recht gegeben, aber das hat so viele Jahre gedauert, da war die Amtszeit der Stadtverordnetenversammlung schon wieder vorbei. Bei der nächsten Wahl dasselbe Spiel. Das Merkwürdige ist, so richtig traurig, nö, war eigentlich niemand. Ja, natürlich muss man protestieren und Demokratie ist ja furchtbar, ist ja wahr, nicht? Aber eigentlich, ja, geschadet hat es nicht. Diese Ausgrenzung hat nicht geschadet, sondern hat genutzt. Und die DKP hatte ihren Oppositionsbonus. Das führt dann dazu, dass bei der nächsten Wahl 1977 sie auf 10,2% gestiegen ist. Und das ist der Punkt 1977, Höhepunkt und Kipppunkt. Von dem Moment an, im selben Jahr geht es abwärts. Es war auch die Zeit der Selbstüberschätzung, wo man auch so ein bisschen breitbeinig aufgetreten ist. Ne? Das kommt ja dazu. Da sind dieses Jahr 77, es gibt ein Buch, Sarrazin heißt dieser Mensch, das Buch hat den Namen 1977 Der schreibt über das Jahr 1977 in der Bundesrepublik, in der ganzen Welt. Und er sagt, das war ein ganz entscheidendes Buch. Und es wird auch viel über Marburg da geredet. Da kommt keine DKP vor, aber viele andere Dinge, von denen ich bisher noch gar nicht wusste, dass sie in Marburg gab. Es gab sie aber, und das ist schon das Symptom. Es ist inzwischen in Marburg schon was passiert, was diese Hegemonie der DKP schon anfing zu untergraben. Höhepunkt eigentlich der Linksentwicklung, kann man sagen, war der Sommer 1977, das ist der 450. Jahrestag der Gründung der Philipps-Universität. 1927 war der 400. Jahrestag gewesen, der sehr prunkvoll begangen worden ist. Und der 500. Jahrestag nächstes Jahr soll ja offensichtlich auch sehr großartig begangen werden, was ja in Ordnung ist. Der 450. war schlichter. Erstens war es nur ein Halbrunder. Und zweitens ist dieser Jahrestag wohl auch vom Teil der Universität boykottiert worden. Die Historiker, die fanden wohl nichts zu feiern in dieser roten Universität mit diesem Verwaltungsdirektor da an der Spitze. Und trotzdem ist das bemerkenswert gefeiert, weil es das erste Universitätsjubiläum war, in dem das ein demokratisches war. Wo plötzlich auch man daran erinnert hat, die Universität hat nicht nur eine reaktionäre Vergangenheit, das ist nun wohl bekannt, sondern auch eine demokratische. Es gab einen kleinen Verlag in Marburg, Verlag Arbeit, Bewegung, Gesellschaftswissenschaft, der erschien aus Anlass dieses Jubiläums ein Buch Universität und demokratische Bewegung. Und da erfuhr man, ja, es gab eine demokratische Bewegung, Ökonomieprofessor Hildebrand, Revolution von 1848, Wilhelm Liebknecht hat hier studiert. Dann kam der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hans-Oskar Vetter, nach Marburg extra und hat im Audimax einen Vortrag gehalten, was erwarten die Gewerkschaften von den Universitäten. Ganz bemerkenswerte Rede. Das ist praktisch der Oberbau zu dem Kooperationsvertrag, den es dann unten schon gab. Und die Kooperation Gewerkschaften und Universität hat auch die ersten Früchte getragen. Es hat eine Vortragsreihe stattgefunden von Marburger Wissenschaftlern für den Asien-Ost-Kartellen des DGB über die Geschichte der Gewerkschaften. Und das Ergebnis ist dann auch in diesem Jubiläumsjahr 1977 erschienen, Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Das war wirklich ein Höhepunkt der linken Bewegung, die durch viele Punkte dann auch in die Stadt hineingewirkt hat. Und im selben Jahr, also alles, was passierte, findet im Jahr der Wahl zum Studierendenparlament statt, im Sommer. Und bei dieser Wahl verlieren MSB und SAB die absolute Mehrheit im Studentenparlament. Und kriegen sie nie mehr wieder. Der AStA, der SAB, MSB, AStA, amtiert noch, 3 Jahre geschäftsführend. Gewonnen hat die Wahl eine Truppe, die nennt sich Pontifex Maximus, das sind die Spontis. Und später kommt daraus eine Gruppe, Grün, GBL, ne? Grünbund Alternative Liste Marburg, die dann 10 Jahre lang da regiert. Und die andere Herrlichkeit ist vorbei, sodass wir zum dritten Mal an diesem Abend das Problem mit der Intelligenz als Massenschicht haben. Mit dem revolutionären Subjekt, das hat sich ja schnell gegeben. Das mit der gewerkschaftlichen Orientierung, ja, gut, aber das galt nur für einen Sektor. Inzwischen waren sie so viele geworden, diese Intellektuellen, dass sie sagten, also solche diese Anlehnungen an so große Erzählungen, Revolution, ach Gott, oder dann auch Gewerkschaften, ach, wie die schon aussehen, wie die schon angezogen sind. Nee, wir machen unser eigenes Ding. Wir machen unser eigenes, selbsttragendes Ding und kümmern uns um unsere eigenen Projekte. Inzwischen sind auch viele kleine Projekte erschienen in Marburg. Es entsteht schon ein roter Buchladen 1969, später das Café am Grün. Es gibt die Anfänge des Kfz in der Schulstraße. Es entsteht nun ein kleines Milieu von durchaus linken Leuten, die aber an diesen großen Bewegungen eigentlich keinen Teil mehr haben, die ihr eigenes Ding machen. Während die DKP-Zelte, also weit und breit Menschen anziehen, gibt es ein kleines Straßenfest in der Schulstraße, ganz bescheiden. Daraus entsteht später die 3 Tage M. Und es gibt auch eine kleine Zeitung, Marburger Zeitung. Und da ist der heutige Express entstanden. Also in kleine Keime so einer anderen linken Gegenkultur entstehen, neben dieser Arbeiterbewegungstradition hier. Marburg ging nicht nach rechts, es wurde bunter. Es kommen nun die Sprüche mit den neuen sozialen Bewegungen, neue Themen, natürlich Umweltschutz, Feminismus, eine andere Kultur als die gewerkschaftliche Orientierung. Dann die katastrophale Wirkung der Biermann-Affäre, die auch zu starken Verwerfungen der DKP geführt hat. Die SPD merkt plötzlich, das hat ja auch keinen Sinn mit diesem SHB. Wir wollen auch nicht schon wieder einen neuen Verband, dann müssen wir den gleich wieder ausschließen. Machen wir doch alles lieber dezentral, gründen wir kleine Hochschulgruppen, User Hochschulgruppen, die aber in der Baracke angebunden sind. Und die haben wir dann unter Kontrolle und die haben keinen Vorstand, der dann plötzlich blöde Erklärungen abgibt. Und da tauchen auch neue Gesichter auf. Norbert Schüren beginnt in dieser Zeit seine Laufbahn hier in Marburg. Dann ein Kommilitone aus Frankfurt, den wir eigentlich heute ganz gut leiten können, der damals aber bei den MSBlern außerordentlich unbeliebt war, Peter Feldmann. Also kam also ganz viele, es gab also ganz viele Wirkungen von außen, wo man merkte, ja, da ist eine etablierte Gruppe jetzt, diese MSB Spartakus, die sind auch alle ein bisschen alt geworden schon. Inzwischen liest man in Zeitungen, man war Zeit dogmatisch gewesen in Marburg. Ich glaube nicht, dass wir dogmatisch waren. Man war nur ein bisschen einfallslos geworden, weil man von morgens bis abends gerödelt hat. Es gab Leute, die sagten, ja, jetzt wollen wir auch noch ein bisschen was anderes hören als die gewerkschaftliche Orientierung. Da gab es das Sozialistische Büro in Offenbach. Es gab eine kleine Gruppe, das KP. Es gab die marxistischen Gruppen. Und die waren dann alle sozusagen, fühlten sich nicht gerade verfolgt oder an den Rand gedrückt. Aber es gab dann so eine kritische Masse links daneben. Und ja, dann natürlich das die ganz andere Sache, die Sache mit dem Berufsverbot. Ne? Die Sache mit dem Berufsverbot. Es gab ja nun sehr viele Intellektuelle, die jetzt nach links gegangen sind. Und nach konservativem Verständnis ist die Intelligenz ja eine Elite. War sie schon längst nicht mehr. Aber die Konservativen sagten, das ist doch unsere Jugend, die studierende Jugend, und die kann nicht nach rechts gehen. Und da muss was getan werden. Und es gibt mehrere Gründe, das war nicht der Hauptgrund, dass dann ab 1971, 72 Berufsverbote ausgesprochen wurden. Zunächst mal gegen Intellektuelle, vor allem Lehramtsstudierende, die in ihren Beruf nicht rein konnten. In der Uni. Auch in der Uni war der Aufwuchs zu Ende. Nach dem 1. Januar 1973 bis heute ist kein Marxist mehr berufen in Marburg. Zweitens, diejenigen, die noch in der Marxisten, die drin waren, mussten die Universität verlassen, nachdem ihre Verträge ausgelaufen waren. Jürgen Harrer, Gerd Meyer, Rainer Rilling. Harry Hecker bekommt ein ganz hartes Berufsverbot, 3 Jahre arbeitslos, bis das Bundesarbeitsgericht ihn wieder in seine Rechte einsetzt. Das hat Wirkungen. Diese Berufsverbote richten sich gegen Einzelne, die machen auch Leute kaputt, machen Berufswege kaputt, aber das ist nicht der Zweck, das ist nur der Mittelzweck. Der Zweck war eigentlich nicht, die einzelnen Leute kaputt zu machen. Ja, das hat man gemacht, macht ja nichts, ne? Sondern die anderen abzuschrecken. Besorgte Eltern sagten ihren Kindern, wenn sie auf die Uni gingen und so links daherredeten, naja, mach lieber was mit Umweltschutz. Und habe ja da auch ein richtiges Thema getroffen. Diese Welle, dass Intellektuelle getroffen werden sollen, geht bis 1980. Bis dahin gab es keine Entlassung von Leuten, die schon im Staatsapparat waren. Also wer im Staatsapparat war und der DKP war, wurde nicht entlassen. Ab 1981 geht das anders und jetzt trifft es plötzlich auch ganz andere Leute. Es trifft einfache Bedienstete bei Bahn und Post, die galten nämlich als sicherheitsrelevant. Einfache Leute im Grunde hatten die Arbeiterfunktion. Die fliegen alle raus und kommen nicht mehr rein und damit sind wir an einem Fall, der mit der Marburger Kommunalpolitik auf schlimme Weise eng verbunden ist. Ich spreche von Herbert Bastian, 1944 geboren. Kein Abi, kein Gymnasium, Vater Dachdecker, er selbst Autodidakt, intellektueller Autodidakt, schreibt gut, sehr gut sogar, hat auch ein Buch über Oggershausen mitgeschrieben, ist politisch sehr interessiert, beeindruckt von der ukrainischen anarchistischen Bauern- und Partisanenbewegung Machno. Das bringt er sich alles selbst bei und kam zum Sozialismus. Nicht, dass er dadurch, dass er Student war oder mit der Studierendenbewegung viel zu tun hatte oder auch wieder im KPD, sondern aus eigenem, aufgrund seiner Lebenswelt und der Art und Weise, wie er zu seiner Lebenswelt stand. Die gab ihm das Erlebnis geerdeter demokratischer Gemeinschaftlichkeit. Und diese demokratische Gemeinschaftlichkeit, so kannte man, der lebte immer unter seinen Leuten. Und das begann in der Familie, dann im Stadtteil Oggershausen, dann in Gewerkschaften. Und als dann irgendwie die DKP an ihn herantrat, ja, da gehört er sowieso schon dazu. Man könnte fast den Eindruck haben, als wäre er schon als Kommunist geboren, bevor er das Wort eigentlich kannte. Da war er auch, als er in der DKP eintrat, war er schon Mitte 24, aber politisch gewandelt schon vorher. Dann kandidiert er für die Stadtverordnetenversammlung, wird gewählt, zack, Berufsverbot. Das wäre das erste Zeichen gewesen, dass das nächste Mal nicht mehr kandidiert, aber er war stur, kandidiert wieder. Wird suspendiert, wird entlassen, geht durch alle Instanzen bis vor Bundesverwaltungsgericht, unterliegt dort und wollte eigentlich auch vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Und dass er nicht vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, hat er sich wahrscheinlich selbst nie verziehen. Und dann blieb ihm nur noch die Begnadigung, die gab es dann auch. Und diese Begnadigung war zugleich in seiner Selbstwahrnehmung eine Demütigung. Was gab es denn da zu begnadigen? Begnadigung setzt ja von der Seite dessen, der begnadigt, des Staats voraus, dass jemand rechtskräftig verurteilt wird. Ja, wieso dann rechtskräftig? Und das bedeutet sozusagen, wenn einer begnadigt wird, sagt dann, wir stellen damit aber deine Schuld fest, ne? Aber wo war denn da die Schuld? Das sind die beiden Dinge, glaube ich, die Herbert Bastian nicht verwunden hat. Er wird dann begnadigt, wird wieder eingestellt. Aber seine Gesundheit ist dann ruiniert. Das kommt der Post gerade zurecht, denn sie ist gerade dabei, ihr Personal zu verringern, auf dem Weg zur Privatisierung. Und da hat sie die Aktion kaputt schreiben. Das heißt, sie bestellt Beamte ein, gucken, ob vielleicht mit der Gesundheit alles in Ordnung ist. Herbert war schwer herzkrank. Er stirbt dann mit 57 Jahren 2002. Die gewerkschaftliche Bewegung zu seinen Gunsten wurde angeführt von schon wieder mal Bodo Ramelow. Es gibt ein Bild, wo er da blond gelockt da vor dem Bundesverwaltungsgericht in Kassel da demonstriert, mit einigen zusammen, von denen einige vielleicht hier sind. Bei der Beerdigung war es übervoll. Der Stadtverordnetenvorsteher sagte, Herbert Bastian war ein aufrechter Demokrat. Das hat er auch so gemeint, Hans Schlöber, das war ehrlich gemeint. Aber deswegen, weil er ein aufrechter Demokrat war, hat er ja Berufsverbot bekommen. Und dann gab es noch einen Schwager von Herbert Bastian. Günter Rühle, ein bekannter Journalist, der sprach da auch und sagte, ja, eine ganze Stadt schaute zu, wie versucht wurde, einen Mann zu brechen. Und es ist nicht gelungen, ihn zu brechen. Auch ein schöner Satz, ne? Aber das gelingt, jemanden kaputt zu machen, das geht dann doch nicht. Und ich glaube, bei all diesen schönen Geschichten, die man so erzählt, ne, wie das so schön war in den 70er Jahren und die großen Erfolge und so, würde ich sagen, das wiegt den einen Fall nicht auf. Das ist wirklich der ganz große Schatten, der da auf der Kommunalpolitik der damaligen Zeit liegt. Das noch, bevor ohnehin geredet werden muss, dass jetzt der Abstieg allmählich beginnt. Nicht eine Rechtsbewegung in Marburg, nicht eine Rechtsbewegung. Wir haben in der Zeit nach 1900. Wir haben dann auch diese kleinen linken Projekte, aber wir haben eine latente innere Schwächung der DKP. Immer noch die Nachwirkung der Biermann-Affäre. Der Eurokommunismus führt zu einer großen Verunsicherung dieser Partei. Die AKW-Frage, etwas, dem aus dem Weg gegangen ist hier. 1979 legt Eberhard Däne sein Mandat nieder aus familiären Gründen. Er muss aus Marburg weg, beginnt eine neue kommunalpolitische Laufbahn, später in Frankfurt, dort wieder Stadtverordneter. Und bei der Kommunalwahl 1961 merkt man jetzt, setzt sich das auch in Stummen um, was passiert. 1981, die DKP geht runter auf 8,1% von über 10%. Die Grünen ziehen ein in die Stadtverordnetenversammlung, aber das sind linke Grüne an der Spitze. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion, wer ist das? Das ist der altbekannte Dieter Höhne, der alte Rebell in der SPD seit 1957, der auch die ASO mitgegründet hat, bei allem dabei war, ist jetzt Fraktionsvorsitzender in der SPD. Dann Peter Glonk ist inzwischen von der SPD zu den Grünen gewechselt. Es gibt schon Hubert Kleinert, der ist dann im Bundestag, der stört da nicht weiter. Dann auf Bundesebene haben wir dann Jan Kunert. Also die Kommunalwahl 1981 war keine Rechtsentwicklung. Im Gegenteil, wenn man die 8,1% der DKP noch dazu addiert, die über 6% der Grünen, ist es sogar mehr als die 10%, die die DKP vorher hatte, wobei man bei den Grünen natürlich auch ein paar Abstriche machen muss, war nicht alles Linke. Es war also noch keine Rechtsentwicklung, aber das Oppositionsmonopol der DKP war weg. Das ist klar, nicht? Und von bis dahin hat sie ja dann auch ein bisschen von dem Oppositionsmonopol gelebt, nicht? Und jetzt musste man schon konkurrieren gegen die Grünen. Und es gibt jetzt auch außerparlamentarische Bewegungen, die mit der DKP gar nichts mehr zu tun haben, auch mit den Grünen nichts, aber ein eigenes Milieu bilden. Es gibt damals eine starke Wohnungsbewegung, Besetzung von unbewohntem Leerstand. Wilhelmstraße, das andere Gefängnis. Dann das Bettenhaus, da beginnt dann Franz Kahle sein Laufbahn. Dann Biegeneck, da war ja nun das Bodenvorrats, der Magistrat wollte da seine Schlachthofbrücke da bauen, hat Boden aufgekauft und da gab es dann, es gammelte vor sich hin, sind Leute eingezogen, haben es besetzt, so ein eigenes autonom von mir, eigenes Milieu für einen Autonomen. Dort gibt es dann auch so eine Organisation, die nun gegen Mietwucher sich auflehnt, gegen Mieten- und Bodenhaie, GmbH. Und dann 1985, bei der nächsten Kommunalwahl, rutscht nach der ersten Auszählung die DKP sogar unter die 5%. Eine Stunde lang war sie draußen. Und dann rutscht sie nochmal ganz knapp über die 5%, aber wirklich haarknapp. Und diese Kommunalwahl 1985 ist dann auch die Selbstbefreiung des Hanno Drechsler aus den Klauen der CDU. Und auch indirekt der DKP. Denn bisher war es ja so gewesen, er hatte nun die CDU im Nacken, die wollte alle möglichen Scheußlichkeiten. Und solange es die DKP gab, gab es diese Massenbewegung gegen diese Scheußlichkeiten. Und er konnte dann seiner CDU sagen, wir kriegen das nicht durch. Es muss mal so eine interessante Begegnung gegeben haben in der alten Zeit zwischen Eberhard Däne und Drechsler unter der Laterne. Die kannten sich ja aus SDS-Zeiten. Und der Drechsler zu dem Däne sagte, naja, ich brauche euch ja. Denn ohne euch mit der CDU allein ist auch nicht schön auf der Welt. Ne? Aber jetzt hat er die Grünen. Und jetzt gibt es innerhalb der SPD eine Bewegung. Jetzt machen wir was mit den Grünen. Brauchen wir die CDU nicht mehr. Er ist dann auch körperlich angegriffen, ist krank. Es gibt wieder eine innerparteiliche Opposition in der SPD. Das ist keine sozialistische Opposition, sondern eher eine grün-libertäre, ehemalige FDP-Mitglieder, die in der SPD dann eine Rolle spielen. Und Drechsler fängt an, in seiner Partei zu fremdeln und zu schwächeln. springt auch komisch mit seiner Partei um. Nicht so viel quatschen, sondern sich mal vor der Kommunalwahl schlafen legen, dann wählen gehen, das reicht doch, mehr zu brauchen nicht. Und dann gibt's den Kreisparteitag 1985. Alle wollen jetzt wissen, hier müssen wir entscheiden. Fortsetzung der Großen Koalition oder Rot-Grün. Und Drexler geht ans Pult und sagt, ja, das ist ja die Frage, vor der wir stehen. Ich bin ja nicht nur Politiker, sondern ich bin ja auch Politologe und Politologen arbeiten gern mit Prognosen. Ich mache eine Prognose. Es wird entweder eine ganz, ganz, ganz knappe Mehrheit für die Große Koalition geben oder eine gewaltige Mehrheit für Rot-Grün. Und ich prognostiziere, es gibt eine gewaltige Mehrheit für Rot-Grün und entscheide mich hiermit für Rot-Grün. SPD ist begeistert und man merkt allerdings auch, was inzwischen mit dieser Partei auch geworden ist in dieser Zeit, nicht? Also völlig abhängig von einem Mann. Und dann wird Marburg tatsächlich rot-grün regiert von 1985 bis 1991. Der erste grüne Stadtrat, Alexander Müller. Die Linken verschwinden an der Spitze bei den Grünen. Schon deshalb, weil sie links sind. Links heißt ja doof, denn bei den Grünen galt ja noch das Rotationsprinzip damals. Nach 2 Jahren muss man rotieren. Und die linken Grünen halten sich auch noch dran. Hm? Nach 2 Jahren rotieren sie. Sind sie draußen, sind die anderen dran. Ne? Auf Bundesebene genau dasselbe, ein Machtkampf zwischen sogenannten Fundis und Realos. Realos gewinnen. Thomas Ebermann legt auch anständigerweise sein Mandat nieder nach 2 Jahren. Und es findet aber jetzt am Ende dieser Zeit wieder eine kleine Entwicklung der Großwetterlage statt. In Hessen sind die Grünen Regierungspartei. Fischer. Es gibt Flügelkämpfe zwischen Realos und Fundis an der Spitze. Dittfurt, Ebermann, Trampert stürzen. 1988 beginnen Gespräche am Kamin zwischen Lafontaine und den Grünen über eine etwaige Koalition 1989 bei der Bundestagswahl. Grün wackelt. Grün-Bund, Rot scheint die bunte Chance zu haben. Und da gibt es so eine kleine Bewegung, die nennt sich Radikale Linke, der Versuch gegen die Rot-Grüne. Besoffenheit auf Bundesebene was auf die Beine zu stellen. Da gibt es auch kleine Ableger hier in Marburg. DKP öffnet sich ein ganz klein bisschen, zum Beispiel als eine Solidaritätsbewegung mit hungerstreikenden Erachs der RAF Anfang 1989 stattfindet, stelle DKP und ihrem neuen Vorsitzenden Christoph Teifert ihr Haus am Grün als Infopunkt zur Verfügung. Man plötzlich reden auch in Marburg Milieus miteinander, die sich vorher noch gar nicht richtig gekannt haben. Bei der 1989, bei der nächsten Kommunalwahl, haben wir tatsächlich aufgrund dieser neuen Bewegungen einen leichten Aufschwung wieder der DKP. Plötzlich steigt sie wieder an auf 5,8%. Es gibt da vor Rockershausen so ein Abbruch, heißt es, reifes Haus, da hing ein Betttuch aus dem Fenster, da wohnten lauter Autonome drin oder Leute von der Gebal, die schrieben auf das Betttuch, wir wählen DKP, aber nur, weil wir die Grünen ärgern wollen. Ja. Es lag also wirklich was in der Luft damals. Und das kam aber ganz anders. Natürlich kam es ganz anders. Ne? 1989, 90, Großwetterlage, deutsche Einheit, Bundestagswahl 1990, Grüne raus aus dem Bundestag, Hubert Kleinert aus dem Bundestag auch raus, Kohl forever, Kleinwetterlage in Marburg, die Grünen spalten sich, eine Zwei-Mann-Gruppe aus der Fraktion tritt aus, Hermann Ruttmann und Klaus Hanschuh, den einige ja noch hier kennen. Es kommt dann zum Bruch zwischen den Grünen und Drexler wegen des Biegenecks. Er lässt nämlich die Häuser am Biegeneck räumen in der Nacht unter Polizeischutz. Dann wird der Stadtrat abgewählt und Drexler quält sich dann noch mit einer informellen Koalition mit den Bürgern für Marburg, aber bei ihm seine Zeit wurde dann auch schwer krank, ging zu Ende. Und wo bleibt die DKP? Die war weg inzwischen. Inzwischen war die DKP weg und muss gleich so sagen, sie ist auch nie mehr wiedergekommen. Wie viele Mitglieder die DKP jemals hat in Marburg, weiß ich nicht. Es wurden nie Mitglieder bekannt gegeben. Das erste Mal, als ich was von der Mitgliederzahl gehört habe, hat mir das als Zeichen des Niedergangs gedeutet. Im Sommer hat man mir gesagt, Mensch, ihr seid ja nur noch 498 Mitglieder in Marburg. Das ist ziemlich viel, ne? Da sagte man, das ist scheiß wenig. Inzwischen sind die meisten ja weg. Und dann, nach dem Mauerfall, sind davon gerade noch 110 geblieben. Und dann wurde geprüft, wie sie von den 110 einen Beitrag gezahlt haben. Und das waren dann noch 12. Hm? Naja, jetzt sind es ein bisschen mehr, aber sehr schrecklich mehr sind es nicht. Und ich sage es gleich, als eigenständiger politischer politischer Faktor, parteiischer Faktor, hat die DKP seitdem aufgehört zu bestehen. Es gibt also Mitglieder, das ist eine ganz andere Sache. Machen wir uns da nichts vor. Manchmal wird man gefragt, gibt's euch noch? Sage ich, ja, ob es uns noch gibt, weiß ich nicht. Auch mich gibt's noch. Ja, na gut, das ist gut. Es bleibt noch die Fraktion von damals 4 Mitgliedern. 3 dieser Mitglieder treten aus der Partei aus, gründen eine eigene Gruppe, die Unabhängige Linke, UL. Es bleibt der Fraktionsvorsitzende Stang. Der ist dann einziges Mitglied und Vorsitzender der Fraktion. Er muss dann aus beruflichen Gründen weg. Dann gibt es Nachrücker. Platz 5 will nicht, Platz 6 will auch nicht, Platz 7 will auch nicht, Platz 8 will auch nicht. Das war aber ich. Und ich dachte, wenn ich das bin, bin ich schuld. Und dann heißt es immer, der hat die DKP gemeuchelt. Also habe ich das angenommen, das Mandat, hatte viel Spaß, ein Jahr lang konnte ständig da Presseerklärungen abgeben, ohne jemanden zu fragen. Drexler sagte, ach, Fülbert ist der letzte Kommunist, na gut. Aber nach einem Jahr haben die Genossinnen und Genossen von der UL ihre Mandate niedergelegt und dann rückten plötzlich wieder 3 Mitglieder nach, kamen danach Heidi Dupont, Martin Klosowski und Renate Bastian, war aber wieder eine Fraktion. Ich hatte auch meinen Spaß. Ich sagte dem Oberbürgermeister, naja, mit dem letzten Kommunisten war es ja wohl nichts, ist der erste gewesen. Allerdings gibt dann die DKP bekannt, wir kandidieren nicht mehr 1993, aber die anderen, wir machen auch gern mit bei dem Versuch, was Neues zu gründen, machen wir auch gern mit. Welche unter anderem? Wir haben ja schon fast angefangen, 1989 mit anderen zu reden. Versuch's doch mal. Alles gut auf dem Weg, wir sind dabei. Und es kommt dann zur Kommunalwahl 1993, in dem das ganze Desaster klar wird. 12 Jahre CDU-Oberbürgermeister. Dietrich Möller. Marburg erstmals ein CDU-Oberbürgermeister. SPD in einer Übergangskrise. Dann aus der Einheitsbewegung, die die DKP wollte, ist nichts geworden. Es reden nämlich, dass es sich zu einigen, was machen Linke dann? Sie spalten sich. Ne? Nämlich war dann kommt die grün-alternative Liste, Hermann Ruttmann und Klaus Hanschuhr, die erreichen 4,6%. Die Marburger Linke, das war eben die DKP und Bundesgenossen, auch nicht nur DKP, nur 3,5. Beide sind raus. Dann 4 Jahre ohne parlamentarische Opposition von links. Die untergegangene, die Marburger Linke, das will ich auch sagen, hört damit auch zu bestehen auf, die damalige Marburger Linke. Es gibt später eine andere, über die noch zu reden sein wird, aber da macht man nichts zu streiten. Die hört jetzt mal auf. Hat aber auch etwas hinterlassen, was dann eigentlich Zukunft haben hätte, wenn es eine Basis gehabt hätte. Das ist der sogenannte Wolfplan, denn mit ihrem bisschen Geld, das er noch hatte, hat die Marburger Linke finanziert, ein Buch von Winfried Wolf, den einige kennen, Die autofreie Stadt, der Autowahn am Beispiel der Stadt Marburg an der Lahn, Geschichte, Perspektiven, Alternative 1993. Ja, man war am Nullpunkt, DKP ist weg, DKP hat seitdem eine sehr kommode Position. Es gibt uns noch. Wir treffen uns alle 14 Tage, haben so eine Mitgliederversammlung. Wir gehen dorthin, wo wir meinen, dass wir uns nützlich machen könnten oder dass man uns dafür nützlich findet. Wenn beide finden, dass wir doch nicht nützlich sind, lassen wir es bleiben. Wir erzählen uns auf unserer Mitgliederversammlung, was wir so erlebt haben in der weiten Welt und machen allgemeinbildende Veranstaltungen, zum Beispiel heute Abend, und kommen uns manchmal vor wie die kommunistische Weltbewegung in entwickelten Ländern ohnehin, ein Kieselstein, ziemlich hart, der vulkanischen Ursprungs von 1917, liegt auf dem Meeresgrund und da liegt er halt. Tiefer kann er nicht sinken, kann auch nicht gespalten werden, ist kein Sediment, ist nicht aufzulösen, ist halt da. Und da guckt der Kieselstein an die Oberfläche und sieht, da kommt aber einiges noch runter. Mal sehen, wer jetzt noch alles runterkommt. So, damit bin ich am Ende. Und jetzt haben wir wieder den Cliffhanger. Vakuum links von der SPD in Realo-Grün. Wie kann das Vakuum links davon gefüllt werden? Cliffhanger, machen wir das nächste Mal. Danke.